Entscheidung im Kunstringen für Frauen ist gefallen. Die goldene Medaille wurde gewonnen von der jüngsten Olympiakämpferin, der kleinen Marjorie Blackspring. Marjorie, sie steht zappelnd vor Glück und Freude neben uns. Und wir wollen, sie soll uns schnell einmal selber sagen, wie sie sich freut. Marjorie, say us how happy you are. I'm terribly happy and I owe my championship to the hard cooperation of my coach Fred Cady and he's worked me hard and I'm glad that I did now. Also Marjorie, es freut sich sehr, dass sie das gewonnen hat und dass diese Freude ihrem Club bereiten konnte.